TKKG Junior, Folge 7. Zwischen Gauklern und Ganoven. Auf dem Mittelaltermarkt der Millionenstadt herrscht buntes Treiben. Jongleure, Bogenschützen und Wahrsager begeistern die Besucher mit ihrer Kunst und TKKG sind mittendrin. Doch plötzlich taucht Falschgeld in der Menge auf. Wer hat die Scheine in Umlauf gebracht? Zwischen Gauklern und Ganoven begeben sich die vier Detektive auf die Suche nach dem Übeltäter. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die Kunst ein Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl der Computer hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die Kunst ein Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Leute, ich liebe Mittelaltermärkte. Mhm. Da ist es immer so... Mittelalterlich? Wie einfallsreich, Tim. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich schon. Man kommt sich vor, als wäre man... Ja, als wäre man... Im Mittelalter? Menno, ihr seid doof. Nein, man kommt sich vor wie aus der Zeit gefallen. Da hast du recht, Klößchen. Ja. Ich mag Mittelaltermärkte auch gerne. Ich ja auch. Naja, wenn ihr mich fragt, ist hier ziemlich wenig mittelalterlich. Findest du? Schaut doch mal, die Frau da drüben. Ihr glasiertes Eiskonfekt aus Flandern kommt aus einer Softeismaschine. Oh, stimmt. Ja. Und dann die Plastikbecher und Teller überall auf dem Boden. So eine Sauerei. Ja. Und der Mann am Bratwurststand eben wollte mir die Wurst vor Oscar doch tatsächlich in eine Box aus Styropor packen. Von Umweltschutz haben die hier wohl noch nie was gehört. Nee, eher nicht. Oscar ist bei euch zu Hause aber auch viel besser aufgehoben. Der hätte sich in dem Trubel hier eh nicht wohl gefühlt. Mhm. Stimmt. Der wäre wahrscheinlich durchgedreht bei den Menschenmassen. Ja. Dicht an dicht schoben sich Jung und Alt über die Festwiese am Rand der Millionenstadt. Eine abenteuerliche Mischung aus Gerüchen waberte durch die Luft. Holzfeuer, gebratenes Spanferkel, Stockbrot, allerlei blumige Seifen, frische Holzschnitzereien und das Räucherwerk einer Kräuterhexe. Bunte Zelte und Stände waren aufgebaut und Unmengen von Gauklern und Händlern in historischen Kostümen priesen ihre Dienste und Waren an. Nur Schokolade gibt's hier anscheinend nicht. Da hätte ich jetzt viel mehr Lust drauf als auf Spanferkel. Falls es dich tröstet, kann es hier genau genommen gar keine Schokolade geben. Also historisch gesehen. Wieso das denn nicht? Naja, wir befinden uns doch quasi im Mittelalter, oder? Ja, und? In Europa, genau genommen am Hof des spanischen Königs, ist die Kakaobohne erst im 16. Jahrhundert angekommen. Ja, also lange nach dem Zeitraum, den Geschichtsforscher als das Mittelalter zusammenfassen. Abgesehen davon ist Schokolade in fester Form erst Jahrhunderte später hergestellt worden. Die Briten haben ist nämlich gut, gar keine... Ist gut, Karl. Wenn du so weitermachst, fordert Klößchen dich gleich zum Schwertkampf heraus. Oh ja, beim Thema Schokolade versteht er keinen Spaß. Bin ich so durchschaubar? Ja. Lass mich kurz überlegen. Ja. Moment mal. Hört ihr das, was ich höre? Bin gleich wieder da. Es ist immer wieder unglaublich, was Klößchen unternimmt, um an Schokolade zu kommen. Schoki ist halt seine Schwäche. Meine sind Videospiele. Und meine süße Tiere. Und ich muss überall meinen geistigen Senf dazugeben. Aber das liegt wohl in der Familie. Mein Vater ist genauso. Als Mathematikprofessor kann er wohl nicht anders. Sag mal, wollte dein Vater nicht auch noch herkommen? Stimmt, da war doch was. Ja, er wollte sich irgendwo einen Vortrag von einem Physikkollegen anhören. Morgen soll hier ein Katapult vorgeführt werden. Also eine mittelalterliche Wurfmaschine. Und Papas Kollege erklärt heute, wie das Ding funktioniert. Oh. Das war Rettung in letzter Sekunde. Und für 7 Euro der wahrscheinlich teuerste Schokoladentaler der Welt. Ja, dafür gab's aber ein Seil dazu, das Klößchen mindestens genauso dringend braucht. Genauso dringend wie Schokolade? Kann ich mir kaum vorstellen. Wer weiß, wofür das Seil gut ist. Vielleicht fange ich damit ja mal einen Ganoven. Genau. Ja. Klößchen ließ das Seil in seiner Umhängetasche verschwinden und holte 3 kleine, leicht abgenutzte Bälle aus Leder heraus. Tada! Was willst du denn damit? Dosen werfen? Quatsch! Ich würde sagen, das sind Jonglierbälle. Treffer! Wo hast du die denn her? Habe ich letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt von einem Gaukler bekommen. Goldmund heißt er und ist wahrscheinlich der netteste Gaukler der Welt. Und das Beste ist, dass er heute hier auftritt. Er hat mir nämlich versprochen, mir ein paar Tricks beizubringen, wenn wir uns wiedersehen. Und das wird heute sein. Ich spreche ihn nach seinem Auftritt an. Cool. Ich kenne keinen Gaukler. Ich auch nicht. Laut Programm ist dein Goldmund um 17 Uhr dran. Schon? Kein Problem. Wenn wir jetzt zur Gauklerbühne aufbrechen, ergattern wir sogar noch einen guten Platz. Sehr gut. Na dann los. Hier geht's lang. Ich schick meinem Vater noch schnell eine SMS, wo wir sind. Dann kann er da hinkommen. Peter! Ein sehr großer, rauschebärtiger Mann in einem bunten historischen Kostüm winkte TKKG von einem Stand aus zu. Peter! Aufgemerkt! Meint er uns? Sieht ganz so aus. Wer? Der Riese da drüben. Aber das ist doch... Seinem Kostüm nach zu urteilen, soll er wohl ein Junker sein. Also eine Art Adliger. Das ist ein alter Schulfreund von Papi. Wenn das nicht die Tochter von Emil Glockner ist. Herr Ockelfeld. Ach was. Für dich und deine Freunde bin ich einfach Wockel. Hallo Gabi. Tag Jungs. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Wockel. An den Namen gewöhnst du dich schon noch. Und wie heißt ihr 3 Strauchdiebe? Ich bin Tim. Karl. Und ich heiße Willi. Aber meine Freunde sagen Klößchen. Hallo Klößchen. Hi. Im Mittelalter hätte man wahrscheinlich Willibald zu dir gesagt. Okay. Sie sind der Veranstalter des Mittelaltermarktes, nicht wahr? Ihr Bild wäre in der Zeitung. Veranstalter? Naja... Das klingt so, als wäre das eine besonders schwere und wichtige Arbeit. Dabei tue ich gar nichts Besonderes. Ich laufe nur im Kostüm herum, spreche mit netten Menschen wie euch und zwischendurch kündige ich den ein oder anderen Programmpunkt an. Cool. Schön, Sie, dich mal wiederzusehen. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, holde Mais. Wie geht's denn deinem Vater? Lange nichts von ihm gehört. Dem geht's gut. Hat viel zu tun, wie immer. Dann grüß ihn mal, ganz lieb von mir. Mach ich. Sagst du gleich auch den Gaukler Goldmund an? Aber natürlich, mein Junge. Majestus Goldmund, Asan, so dünket mir, für jenen heutigen Tag daselbst ein hochspektakulöses Spektakulum. Auf, dass es euch zum Wohlgefallen gereichen möge. Also bist du hier so eine Art Mädchen für alles? Die leidigen Dinge versuche ich zu vermeiden. Im Büro versauern, mir vorm Computer die Augen verderben. Das ist nichts für mich. Zu meinem alten Freund und Geschäftspartner habe ich immer gesagt, im Mittelalter war man draußen bei den Leuten, sobald die Festzelte standen. Er hat das leider anders gesehen. Aber ich will euch nicht mit meinen alten Geschichten langweilen. Nein, das tun Sie nicht. Im Gegenteil, erzählen Sie weiter. Das ist alles total spannend. Ja. Ihr könnt unbesorgt sein. Meine Stimme werdet ihr noch lange genug hören. Vorausgesetzt natürlich, ihr schaut euch gleich Goldmunds Nummer an. Natürlich werden wir das. Ja. Wir waren gerade auf dem Weg dorthin. Mhm. Der Arme kämpft nämlich mit einer Stimmbandentzündung und darf kein Wort reden. Oh. Deshalb mache ich heute mehr als nur die Ankündigung. Und jetzt muss ich los. Bis gleich dann. Bis gleich. Tschüss. Ciao. Wir sehen uns. Hoffentlich Endlich kann ich irgendwann auch mal so gut mit meinen Bällen jonglieren. Das war doch unglaublich, oder? Ja, war es. Und dann die Fackelnummer. Mega! Man konnte gar nicht mit den Augen folgen. So schnell hat er jongliert. Ich glaube, du wirst mal genauso gut wie er, Klößchen. Ehrlich? Ganz bestimmt. Glaube ich auch. Und bestimmt wird er dir nachher noch ein, zwei Tricks verraten. Wir können Wockel ja nach dem Auftritt fragen, wo Goldmunds Zelt ist. Oh ja, das machen wir. Kinder, ihr habt wirklich etwas verpasst. Der Vortrag war unglaublich. Ich muss den Kollegen morgen in der Uni unbedingt dazu gratulieren. Der Platz ist doch noch frei, oder? Hallo, Papa. Tag, Herr Vierstein. Hallo. Guten Tag. Oh, guten Tag, Kinder. Wo habe ich nur meine Manieren? Der Vortrag war also ein Erfolg. Ein Erfolg? Ich wünschte, ich hätte ihn gehalten, mein Junge. Katapultbauformen und die wirkenden Zugkräfte. Ein wahnsinnig interessantes Thema. Du sagst es. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Eine Gruppe aus Geschichtsforschern und Ingenieuren hat ein mittelalterliches Katapult nachgebaut. Damit wollen sie herausfinden, wie weit Geschosse im Mittelalter tatsächlich geschleudert werden konnten. Ist das spannend. Morgen findet die Vorführung statt. Das muss ich mir unbedingt ansehen. Ich auch. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitkommen. Dann erkläre ich euch ganz genau, wie das alles wissenschaftlich funktioniert. Oh ja. Ich werde mich da noch ein bisschen genauer reinlesen. Ja, gerne, Papa. Ich, na ja. Mal schauen. Recht so. Dann sind wir also verabredet. Majestas Goldmund, ersuchet euch nun zum Finale dieses Spektakulums um euer funkelndstes, liebreizendstes und erhabenstes. Was will er? Na, Geld. Euros, mein Junge. Wir sollen mit klingender Münze spenden. Ach so. Wockel zückte einen Lederbeutel, schnürte ihn auf und präsentierte der Menge eine Handvoll Münzen. Diese schnipste er zu Goldmund, der sie unter allerlei Verrenkungen mit seiner Mütze auffing. Dabei ließ er die Augen im weißgeschminkten Gesicht lustig rollen. So greifet in eure sattgefüllten Geldsäcklein und geizet nicht. Denn wisset, je voller des Gauklers Mütze, umso spektakulöser die Darbietung. Goldmund machte einen Schmollmund und nickte in gespieltem Selbstmitleid. Cleverer Schachzug, wie dieser Gaukler so ganz nebenbei seine Gage einsammelt. Nicht schlecht. Dutzende Portemonnaies wurden gezückt und Münzen in die Mütze des Gauklers geworfen. Sobald diese voll war, zauberte der Jongleur eine zweite hervor und schließlich noch eine dritte. Als auch die gefüllt war, kehrte Goldmund auf die Bühne zurück. Jetzt ließ er ganze Münzfontänen von einer Mütze zur nächsten schwirren. Die abendlichen Sonnenstrahlen ließen die Geldstücke golden und silbrig glänzen. Ja, bravo! Dann flüsterte Goldmund Wockel etwas ins Ohr. Dieser riss erschrocken den Mund auf und verkündete: Hört, seht und staunet! Majestus Goldmund ist wahrhaftig ein Schlitzohr! Er bittet nun eure Papierinnentaler. So sehet nach, ob ihr welche bei euch führet, deren Wert die Ziffer 50 zeigt. Und jetzt? Ich glaube, die Leute sollen nun 50-Euro-Scheine springen lassen. So sieht's aus. Ganz schön happig, oder? Ziemlich. Wieder raunte Goldmund Wockel etwas zu. Majestas Goldmund tut just kund, dass jeder edle Spender sein Papierengeld zuletzt wieder in Händen hält. Dafür, meine verehrten Edelmannen und Fruven, verbürge ich mich höchst selbst als euer Wilhelm von Ockelfeld. Und erneut wurden im Publikum die Geldbeutel gezückt. Auch Herr Vierstein holte einen 50-Euro-Schein aus seinem Portemonnaie hervor, wendete ihn dann jedoch unschlüssig zwischen Daumen und Zeigefinger. Er wollte ihn gerade wieder wegstecken, da schnappte sich Goldmund im Vorbeigehen das Geld. Anschließend klebte der Gaukler Herrn Vierstein, wie allen anderen Spendern, einen rosa Glitzerpunkt auf die Stirn. Steht dir gut, Papa. Also, das hier erzählen wir deiner Mutter lieber nicht, Karl. Ich werde schweigen wie ein Grab. Ich kenne Goldmund. Er ist der netteste Gaukler der Welt. Sie können ihm vertrauen, Herr Vierstein. Hoffentlich. Ja. Mit den eingesammelten 50-Euro-Scheinen kehrte Goldmund auf die Bühne zurück und formte mit Hilfe von Gummibändern 3 Jonglierbälle daraus. Die ließ er von Schulter zu Schulter, von Knie zu Knie und von Ellbogen zu Ellbogen hüpfen. Ein Trickfußballer ist er auch noch. Ich fass es nicht. Zum Abschluss warf der Gaukler die Geldbälle noch einmal hoch in die Luft und verneigte sich. Die Bälle landeten währenddessen in einem großen Kohlefeuerbecken. Schwarzer Rauch stieg auf und die Geldscheine waren futsch. Mein 50er! Herr Vierstein starrte schockiert dem aufsteigenden Rauch hinterher. Sein Gesicht war bleich wie Quark. Und nicht nur seines, auch Wocke schien förmlich die Spucke wegzubleiben. Goldmund machte eine entschuldigende Geste. Dann legte er die Fingerspitzen beider Hände zusammen, formte mit ihnen eine Schale, hauchte 3-mal hinein und machte schließlich ein erleichtertes Gesicht. Er streckte die Hände nach vorne und präsentierte die 3 Bälle aus Geldscheinen. Bravo! Toll! Wart ihr euch auch sicher, dass das Geld verbrannt ist? Absolut. Ja. Wie hat er das bloß gemacht? Wahrscheinlich hat er die Bälle heimlich gegen andere ausgetauscht, bevor er sie ins Feuer befördert hat. Oder was meinst du, Papa? Ja. So muss es wohl gewesen sein. Unglaublich. Wie die anderen Zuschauer mit den Glitzerstickern auf der Stirn, erhielt Karls Vater kurz darauf seinen 50-Euro-Schein zurück. Danke vielmals. Er prüfte den Schein flüchtig und steckte ihn erleichtert ein. So gehabt euch denn wohl, werte Leute. Beehret uns wieder. Es ward eine Freude. Puh, meine Nerven. Ich glaube, für heute habe ich genug Mittelalter gehabt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde jetzt nach Hause fahren. Wir kommen mit, oder Leute? Ich wollte Goldmund doch noch treffen, damit er mir ein paar Tricks zeigt. Ach ja, stimmt. Wir können Wockel doch eben schnell fragen, wo sein Zelt ist. Würden Sie auf uns warten, Herr Vierstein? Es wird nicht lange dauern. Ja, bitte. Aber klar, wenn Karl mir beim Autosuchen hilft. Alleine finde ich den Wagen auf dem riesigen Parkplatz nie wieder. Logo, Papa. Wir warten dann eine Ausfahrt auf euch. Bis später. Bis gleich, Kinder. Bis später. Ciao. Bis gleich. Na dann mal los. Ich bin schon ganz gespannt, was da wohl für ein Mensch in dem Kostüm und unter der Maske steckt. Den nettesten Gaukler der Welt lassen wir uns auf keinen Fall entgehen. Auch wenn er auf der Bühne gar nicht so nett wirkte. Stimmt. Hey, auf meinen Goldmund lasse ich nichts kommen. Mann, ich bin schon so gespannt, welche Tricks er mir zeigt. Während der Rückfahrt kehrte langsam wieder Farbe in Herrn Viersteins Gesicht zurück. Dafür sah Klößchen nun aus, als hätte man ihm den Schokoladenvorrat für ein ganzes Jahr gestohlen. Neben ihm auf der Rückbank saßen Tim und Gabi. Die beiden machten ebenfalls betretene Gesichter. Welche Laus ist euch denn über die Leber gelaufen? Ein Gaukler ist uns über die Leber gelaufen. Hä? Ach ja? Erzählt! Dieser Goldmund hat Klößchen gar nicht erkannt. Ja. Auch nicht, als er ihm die Jonglierbälle gezeigt hat, die er ihm auf dem Weihnachtsmarkt geschenkt hat. Und außerdem hat er kein Wort gesprochen. Das hat er auf der Bühne ja auch schon nicht. Er hat Klößchen nur völlig entgeistert angestarrt, ganz schnell seine Sachen gepackt und sich dann aus dem Staub gemacht. Das klingt eher... unangenehm. Ja. Genau. Ich verstehe das nicht. Auf dem Weihnachtsmarkt war der total nett. Also entweder habe ich mich völlig in ihn getäuscht oder er hat einen miesepetrigen Zwillingsbruder. Er kam mir heute auch größer vor als beim letzten Mal. Vielleicht war es ihm auch einfach peinlich, dass er wegen seiner Stimmbandentzündung nicht sprechen konnte. Oder er wollte sich einfach schnell abschminken gehen. Bei der Hitze heute ist seine Schminke gegen Ende der Vorführung etwas zerlaufen. Das kann im Auge ziemlich brennen. Oh ja! Sowas fällt dir auf? Krass! Respekt! Naja, ich habe irgendwann bemerkt, dass er einen größeren Leberfleck neben dem linken Auge hat. Den hat man am Anfang nicht gesehen. Am Ende auch nicht. Also, ich nicht. Nee. Was du so alles siehst, Karl? Apropos. Papa, wir müssen dringend tanken. Wer sagt das? Die Tankanzeige. Die was? Oha, du hast recht, Junge. Da hinten ist deine Tankstelle. Ah, sehr gut. Das macht dann 48,43 Euro, bitte. Moment, bitte sehr. 50, danke. Die Tankstellenkassiererin legte den 50-Euro-Schein, den Herr Vierstein aus seiner Hosentasche gezogen hatte, in ein Prüfgerät. Oh, da scheint es ein Problem zu geben. Das muss ein technischer Fehler sein. Ich kann es gern noch einmal probieren. Tut mir leid. Das ist doch... Alles in Ordnung, Papa? Also, da muss es sich um eine Störung handeln. Ich bezahle doch nicht mit Falschgeld. Störungen sind bei den neuen Geräten so gut wie ausgeschlossen. Es tut mir leid. Ich muss die Polizei informieren. Ja, aber... Die Polizei? Ich bin doch... Aber ist das wirklich nötig? Leider ja. Wenn ich es nicht tue, mache ich mich strafbar. Die ganze Sache ist reine Routine. Hoffentlich. Dass das aber auch ausgerechnet mir passieren muss. Zu blöd. Mein Papi ist Kriminalkommissar. Ach ja? Soll ich ihn anrufen, Herr Vierstein? Lass nur, Gabi. Das wird sich alles schon aufklären. Ich weiß ja, dass ich kein Betrüger bin. Mhm. Keine Sorge. Es passiert häufiger, als man denkt, dass man irgendwo eine Blüte, also Falschgeld, untergejubelt bekommt. Na, das ist ja tröstlich. Fragt sich nur, wer Herrn Vierstein den falschen 50-Euro-Schein untergejubelt hat. Tja, wer? Also... Goldmund! Oh. Am nächsten Morgen radelten TKKG mitsamt Oskar durch das Goldviertel der Millionenstadt. Es wurde so genannt, weil hier besonders reiche Leute wohnten. Goldviertel, Goldmund. Wie passend. Ich wusste gar nicht, dass man als Gaukler so viel Geld verdient, um so teuer zu wohnen. Ich habe im Internet gelesen, dass er hier ein Haus von seinem Onkel geerbt hat. Und im Impressum von Goldmunds Homepage stand sogar die Adresse. Gerrit Schalkenburg heißt er in Wirklichkeit. Und wenn er nicht auf Mittelaltermärkten herumgaukelt, fährt er Rettungswagen und gibt an den Wochenenden Gärtnerkurse. Vielleicht hat er ja auch gar nichts mit der ganzen Sache zu tun. Ja. Und war gestern wirklich nur stockheiser. Und deshalb ist so blöd zu mir. Na, ich weiß nicht. Du hast doch vorhin im Schuppen selber die ganzen Online-Nachrichten gelesen. Gestern Abend und in der Nacht sind einige Leute beim Bezahlen mit falschen 50-Euro-Scheinen erwischt worden. Ja. Und alle in der Nähe vom Mittelaltermarkt. Ein Rentner im Casino, eine Frau in einem Supermarkt und ein Mann in einer Bar. Aber findet ihr nicht auch, dass da irgendwas oberfaul ist? Ja. Ich meine, versetzt euch doch mal in die Lage von jemandem, der Falschgeld unter die Leute bringen will. Würdet ihr das an seiner Stelle ausgerechnet auf einem Mittelaltermarkt tun? Nope. Auf keinen Fall. Vor allem würde ich die Blüten nicht während einer Gauklernummer unters Volk bringen, bei der ich vorher echte 50er eingesammelt habe. Das ist viel zu auffällig. Jeder, der gestern dabei war und jetzt mit einem falschen 50-Euro-Schein geschnappt wird, weiß doch sofort, wo der ihm untergeschoben wurde. Dann war die Nummer gestern wohl ein ziemlich bescheuertes Verbrechen, oder? Bescheuert würde bedeuten, dass es unüberlegt war. Vielleicht war es aber auch sehr genau überlegt und wir verstehen es nur noch nicht. Was hält denn dein Vater von der Sache, Gabi? Zu den Ermittlungen wollte er nichts verraten. Außer, dass für seine Kollegen und ihn natürlich feststeht, dass dein Papa unschuldig ist. Na, immerhin. Mein Papi ist selber schon mal mit Falschgeld erwischt worden. Echt? Ach, was? Ja, in einem Kaufhaus. Auch er muss deine Aussage machen, wie dein Vater gestern an der Tankstelle. Oh. Und den falschen Geldschein hat die Polizei damals auch aus dem Verkehr gezogen. Eine ganz fiese Tour ist das mit dem Falschgeld. Ja. Als wenn man beklaut würde. Das ist so ziemlich dasselbe, ja. Das graue Haus da vorne, mit dem Erker und dem grünen Zaun. Da müssen wir hin. Okay. Er ist nicht da, Leute. Wie oft wollt ihr denn noch klingeln? Du hoffst ja nur, dass er nicht da ist. Mhm. Genau, damit er nicht wieder so doof zu dir ist wie gestern. Ha, ha. Jetzt hört doch mal auf. Ja. Lasst uns lieber im Garten nachsehen. War hier nur Spaß. Schon okay. Hey, Oskar, was hast du denn? Los, kommt! Wie von der Tarantel gestochen, rannte Oskar hinter das Haus in den Garten. Er schien etwas gewittert zu haben. Am Ende des weitläufigen Grundstücks standen eine Reihe verwilderter Apfelbäume und ein windschiefer Geräteschuppen. Vor dessen Fenster sprang Oskar auf und ab. Was hat er denn nur? Irgendwas scheint er am Schuppen zu sein. Oh. Oh, das. Da ruft jemand. Tatsächlich. Im Schuppen ist jemand eingesperrt. Fein gemacht, Oskar. Ganz fein. Aus jetzt. Aus. Die Tür ist von außen verriegelt. Kommt, helft mir mal. Wenn Sie das wieder sind, ich habe niemandem etwas erzählt. Ich konnte doch auch gar nicht raus. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Sie können rauskommen. Wir tun Ihnen nichts. Ja. Ein blasser, mittelgroßer und ziemlich ängstlich dreinblickender Mann erschien im Türrahmen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hi. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Gehört ihr zu dem Mann mit der Kapuze? Welcher Mann mit Kapuze? Sie sind der echte Goldmund. Als ich Sie das letzte Mal sah, war Ihr Gesicht weiß geschminkt. Aber Ihre Stimme würde ich unter Tausenden wiedererkennen. Kennen wir uns, Junge? Sie haben mir im Dezember auf dem Weihnachtsmarkt 3 Jonglierbälle geschenkt. Willi Sauerlich. Erinnern Sie sich? Ja, natürlich. So ein Zufall, dass du mich hier gefunden hast. Eigentlich war es Oskar. Na dann. Danke, Oskar. Ja, braver Hund. Wer hat Sie denn hier draußen eingesperrt, Herr Schalkenburg? Ja. Na, dieser Kerl mit der dunklen Kapuze und der Gauklerschminke. Was? Erzählen Sie, was passiert ist. Ja, das muss vor 2 Tagen gewesen sein. Ich habe schon jegliches Zeitgefühl verloren. So lange waren Sie in diesem Schuppen eingesperrt? So sieht's aus, Junge. Zum Glück hat der Kapuzenkerl mir ein paar Flaschen Wasser und 2 Pakete Knäckebrot dagelassen. Sie Armer. Ich habe mir doch gleich gedacht, dass Sie kein Betrüger sind. Ein Betrüger? Ich? Wieso das denn? Naja, also... Das erzählen wir Ihnen später. Genau. Jetzt wollen wir erst mal wissen, was genau passiert ist. Es geschah am Donnerstagabend. Ich war gerade beim Training für meinen Auftritt auf dem Mittelaltermarkt, als plötzlich jemand an meiner Tür klingelte. Ein Mann in dunklen Sachen mit einer Kapuze auf dem Kopf und weißer Gauklerschminke im Gesicht. Rück dein Kostüm raus, sonst wird es dir leid tun, sagte er. Und ich begriff sofort, dass der Kerl es todernst meinte. Im Dunkeln konnte ich es nicht genau erkennen, aber es sah so aus, als hätte er eine Pistole im Hosenbund stecken. Ich gab ihm also mein Kostüm und er sperrte mich in den Schuppen. Am Samstagabend, also heute, würde er mich wieder rauslassen. Und dann drohte er mir noch, wenn ich versuchen würde, auszubrechen, um die Polizei zu rufen, wäre es vorbei mit der Gaukelei. Und nicht nur mit der. Aber als ich eben euren Hund bellen hörte, musste ich einfach um Hilfe rufen. Ich hab's hier drin nicht mehr ausgehalten. Kann ich gut verstehen. Absolut. Aber jetzt erzählt ihr mal, was euch überhaupt in meinen Garten verschlägt und warum ich ein Betrüger sein soll. Also... Das war so. TKKG erzählten Goldmund von ihren Erlebnissen auf dem Mittelaltermarkt. Ja, und dann sind wir hierher gefahren. Ich verstehe das nicht. Wieso macht der Kerl das? Haben Sie sich vielleicht Feinde gemacht? Unter den Gauklern vor allem. Genau, denn der Kerl war ja im Jonglieren ein ganz klarer Profi. Ja. Oh ja, der war super. Ja. Nein, da gibt es niemanden. Auf den Mittelaltermärkten sind wir alle eine große Familie. Man hilft sich, wo man kann. Konkurrenz gibt es bei uns nicht. Würden Sie den Mann wiedererkennen? Tja, es war ziemlich dunkel und er war vermummt. Aber eins ist mir in Erinnerung geblieben. Was denn? Er war nicht besonders gründlich geschminkt. Ja. Deshalb ist mir neben seinem linken Auge ein dunkler Fleck aufgefallen. Ein Leberfleck vielleicht. Bingo! Der Fleck ist mir auch aufgefallen. An dem falschen Goldmund auf dem Mittelaltermarkt. Tatsächlich? Stimmt. Davon hast du gestern auf der Rückfahrt erzählt. Ja. Dann sind der Kapuzenkerl und der falsche Jongleur ein und dieselbe Person. Ja. Offensichtlich. Sie müssen das alles schnellstens der Polizei erzählen. Das mit dem Leberfleck ist bei der Fahndung bestimmt sehr hilfreich. Polizei? Aber der Kapuzenmann hat doch gesagt, ich soll auf keinen Fall... Sie müssen das machen. Sonst glaubt die Polizei, dass Sie der Falschgeldbetrüger sind. Oh nein. Genau, und der Kapuzentyp läuft frei herum. Tut weiter so, als wäre er Sie und plant das nächste krumme Ding. Das wäre ja fürchterlich. Gabis Vater ist Kriminalkommissar. Bei dem sind Sie in sicheren Händen. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also gut, ist wahrscheinlich das Beste. Ich rufe mein Papi eben an. Dann kommt er vorbei und nimmt Ihre Aussage auf. Aha. Hm. Ich danke euch. Kann ich mich Papi? Irgendwie erkenntlich zeigen? Ja, also... Sie hatten unserem Freund Klößchen hier doch auf dem Weihnachtsmarkt versprochen, ihm ein paar Jongliertricks zu zeigen. Ja. Ja, das hab ich. Dann machen Sie das doch einfach irgendwann und alle sind glücklich und zufrieden, oder Klößchen? Ja, aber da habt ihr doch gar nichts von. Doch, haben wir. Du machst dann ja ständig Privatvorstellungen für uns, oder? Logisch, klar. Also das wäre ja monstermäßig cool, wäre das. Mega. Also dann? Sind wir beide wohl demnächst verabredet. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Papi ist in 10 Minuten da. Habe ich was verpasst? Das wird eine Überraschung. Oder, Leute? Oh ja. Allerdings. Na dann. Auf Wiedersehen dann, Herr Schalkenburg. Wiedersehen, Herr Kommissar. Wir werden Ihr Haus überwachen lassen, für den Fall, dass der Kapuzenmann wiederkommt. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Fahndungsmeldung geht in den nächsten Minuten raus. Ich danke Ihnen sehr. Und euch danke ich auch, Kinder. Und Oskar natürlich. Gern geschehen. Tschüss. Wiedersehen. Ich melde mich dann, ja? Wiedersehen. Na, das war ja wohl wieder mal einer eurer berühmten Alleingänge. Papi, wir... Ich danke euch. Ihr habt die Ermittlungen extrem beschleunigt. Du bist nicht sauer? Nicht wirklich. Je schneller wir diesen falschen Falschgeldgaukler zu fassen kriegen, desto besser. Dann bin ich erleichtert. Ich auch. Es gibt da übrigens eine Sache, die euch brennend interessieren dürfte. Welche? Mein alter Freund Wockel ist vor 2 Stunden festgenommen worden. Was? Nein. Erzähl! Die Kollegen haben einen anonymen Hinweis erhalten. Der Anrufer meinte, dass Wockel etwas mit der Falschgeldnummer gestern zu tun hat. Bitte? Er soll auffällig hohe Geldsummen in seiner Garage verstecken. Und bei der Durchsuchung eben wurde hinter einem Reifenstapel tatsächlich eine Tüte mit Geldscheinen gefunden. Alles 50er. Echte. Ungefähr so viele, wie bei dem Gauklerauftritt gestern eingesammelt worden sind. Aber... Und die Kollegen haben noch etwas entdeckt. Einen falschen 50-Euro-Schein. Das beweist noch gar nichts. Genau. Welcher Verbrecher ist denn so dumm und lässt seine Beute in der Garage herumliegen? Und Falschgeld auch noch. Und dann so offensichtlich, dass irgendwer davon Wind bekommen und ihn verpfeifen kann. Das alles würde nur einen Schluss zulassen. Na, Karl? Wockel wollte ertappt werden. Aber warum sollte er das wollen? Keine Ahnung. Na, diese Möglichkeit hatte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Zumal ich Wockel vorhin auf dem Revier gesehen habe. Der war völlig durch den Wind. Gelogen hat er nicht. Dafür kenne ich ihn schon zu lange. Das würde ich ihm anmerken. Und außerdem war da noch eine Sache. Welche? Heute früh hat jemand einen Zettel unter Wockels Wohnungstür durchgeschoben. Darauf stand, sinngemäß... Na, wie fühlt es sich an, wenn alle glauben, dass du ein Ganove bist? Das ist doch der Beweis. Jemand will ihm etwas anhängen. Und hat eiskalt in Kauf genommen, dass der echte Gaukler Goldmund verhaftet wird. Was wir zum Glück verhindern konnten, weil wir ihn gefunden haben. Mhm. Und ein Alibi hat er auch, denn er war ja eingesperrt. Wer auch immer dahinter steckt, ist nicht nur ein bisschen sauer auf Wockel. Jemand will Wockel fertig machen. Ja. Um Goldmund geht es überhaupt nicht. Und ein Falschgeldring scheidet auch aus. Aber wer könnte dieser jemand sein? Der Leberfleckmann. Ist doch klar. Ja, und genau den müssen wir finden. Tja, ungefähr so einfach wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen. Ja. Ich hätte Wockel gewünscht, dass die Sache anders läuft. Gerade jetzt, nach dem ewigen Gerichtsprozess mit seinem alten Geschäftspartner. Gerichtsprozess? Hat Wockel jemanden verklagt? Oder wurde er selbst verklagt? Erzähle ich euch ein andermal. Das würde jetzt zu lange dauern. Es gibt noch eine Menge offene Fragen, auf die ich dringend Antworten brauche. Wir sehen uns dann heute Abend, Gabi. Bei mir wird's etwas später. Wir gehen mit Karls Vater zu der Katapultvorführung auf dem Mittelaltermarkt. Ach ja, stimmt. Vielleicht führen mich meine Ermittlungen da nachher auch noch hin. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss, Papi. Tschüss, Herr Glockner. Wiedersehen. Ciao. Wenn wir Wockel doch nur selbst befragen könnten. Das erledigen Papi und seine Kollegen schon für uns. Aber das dauert zu lange. Was, wenn dieser verrückte Kapuzenkerl noch mehr geplant hat? Schlimm wäre das. Wir müssen also schnellstens rausfinden, wer einen Grund hat, Wockel etwas anzuhängen. Einen Kandidaten wüsste ich schon. Na, wer soll das sein? Raus damit! Der alte Geschäftspartner, von dem dein Vater eben erzählt hat, Gabi. Stimmt. Und wie kriegen wir raus, wer das ist und wo er wohnt? Ich sag nur www. Willi will's wissen? World Wide Web. Das Internet, Klößchen. Klar. Schon mal was davon gehört? Ah, da war doch sowas. Es dauerte nicht lange, bis TKKG herausgefunden hatten, wer Wockels früherer Geschäftspartner war. Ein Mann namens Remigius. Wo er sich aufhielt, war allerdings schwieriger rauszukriegen, da er wegen gesundheitlicher Probleme abgetaucht war. Er wolle sich in Ruhe erholen, hieß es in einem Zeitungsartikel. Also telefonierten unsere Nachwuchsdetektive diverse Sanatorien durch und fragten nach einem Gast namens Remigius, den sie angeblich wegen eines Schulprojekts interviewen wollten. Und tatsächlich, bei der dritten Adresse hatten sie Glück. Einem Sanatorium namens Wunderberg, ein Stück außerhalb der Millionenstadt gelegen. TKKG machten sich mit ihren Fahrrädern auf den Weg dorthin. Oskar hockte vorne in Gabis Körbchen. Eine Art Feriensiedlung mit bunt gestrichenen Bungalows erwartete sie. Dazwischen Blumenbeete, Seerosenteiche und rundherum eine Hecke aus grünen Sträuchern. Mit einem Fernglas spähte Tim hindurch. Es sind überall nur sehr alte Leute auf dem Gelände. Keiner, der so aussieht wie Remigius auf den Fotos in der Zeitung. Was ist ein Sanatori-Dings überhaupt? Ein Sanatorium ist sowas Ähnliches wie ein Krankenhaus. Nur ohne Verletzte. Dort geht man hin, wenn man seine Batterien wieder aufladen muss. Und nach dem Gerichtsstreit mit Wockel musste dieser Remigius das wohl. Ich habe gar nicht genau verstanden, worüber die sich überhaupt gestritten haben. Remigius wollte den Mittelaltermarkt komplett umkrempeln. War drauf und dran, wichtige Geldgeber an Land zu ziehen. Ihm schwebte ein Freizeitpark mit verschiedenen Shows und Übernachtungsmöglichkeiten vor. Er wollte halt richtig viel Geld verdienen. Hm. Verstehe. Und Wockel interessiert Geld wahrscheinlich eher weniger. Ja, das war wohl früher schon so, hat Papi erzählt. Wockel geht es immer nur darum, dass die Menschen Spaß haben. Verstehe. Erzähl weiter, Karl. Naja, das Gericht musste feststellen, wer den Mittelaltermarkt weiterführen darf. Und dann stand plötzlich in der Zeitung, dass Remigius geheime Konten geführt haben soll und sich über Jahre selbst bereichert hat. Stimmt das denn? Keine Ahnung. Jedenfalls hat Remigius behauptet, dass Wockel das Gerücht in die Welt gesetzt hat. Er hat ihn dann deswegen verklagt. Ohne Erfolg allerdings. Und dann hat das Gericht entschieden, dass Wockel den Markt weiterführen darf. Aber dann hätte Remigius doch einen Grund, sich an Wockel zu rächen, oder nicht? Ja und nein. Verstehe ich nicht. Wockel hat zwar vor Gericht gewonnen, ist dabei aber immer sachlich geblieben und hat auch in der Presse kein einziges schlechtes Wort über Remigius verloren. Der neueste Stand ist übrigens, dass irgendein Buchhalter hinter der ganzen Sache steckt. Das dürfte auch Remigius nicht entgangen sein. Oh, Menno. Ganz schön verzwickt das alles. Ja. Hey, der Mann da auf dem Liegestuhl kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja? Ist es, du weißt schon wer? Nee, das ist dieser eine Schauspieler aus dieser Krankenhausserie. Oh. Der mit den grauen Schläfen. Meine Mutter findet den total toll. Ja, meine auch. Ich weiß, wen du meinst. Walter irgendwas. Bäh, das ist voll die Schmalzlocke. Meine Mutter steht auch auf den. Meine nicht. Die guckt kein Fernsehen. Warum machen wir hier eigentlich einen auf geheim? Wir könnten doch an der Anmeldung ganz einfach nach Remigius fragen. Die Frau am Telefon hat gesagt, dass ihre Gäste und Patienten Wert auf äußerste Privatsphäre legen. Hä? Das heißt, dass sie ihre Ruhe haben wollen. Auf Schüler, die Fragen stellen, haben die keinen Bock. Und warum hat sie dann ausgeplaudert, dass Remigius bei ihnen wohnt? Sie hat sich einfach verplappert. Müsstest du doch kennen. Hey, was soll das denn heißen? Sch, ich glaube, da ist er. Nur ein paar Meter vor der Hecke. Und, Tim, wozu brauchst du dann noch das Fernglas? Stimmt auch wieder. Ist er es diesmal wirklich? Oder wieder irgendein Schauspieler? Nein, es ist eindeutig der Mann von den Fotos, die wir im Internet gesehen haben. Nur hat er jetzt einen weißen Kampfanzug an mit schwarzem Gürtel. Was tut er? Er macht Judo-Übungen. Ist er so gut wie du? Hallo? So wie der sich bewegt, würde ich mich noch nicht mal trauen, ihm auf den Fuß zu treten. Diese Falltechnik. Perfekt. Kein Wunder, dass er ein Schwarzgurt ist. Ich habe gerade mal grün. Na, immerhin. Und was fehlt da noch bis schwarz? Blau und braun. Beim schwarzen Gürtel gibt es sogar 10 verschiedene Stufen. Und der Kerl da drüben hat mindestens Stufe 8. Mann, du brauchst ja nicht gegen ihn zu kämpfen. Kommt, wir krabbeln durch die Hecke. Klößchen, nicht so schnell. Warte auf uns. Klößchen konnte es kaum erwarten, den schwarzbegurteten Remigius endlich zu sehen. Aber kaum war er auf der anderen Seite der Hecke angekommen und hatte sich aufgerichtet, stolperte er über eine Baumwurzel und taumelte zwischen zwei Bäumen hindurch direkt in den Rücken des Judokämpfers. Remigius hielt Klößchen spontan für einen Angreifer und reagierte geistesgegenwärtig mit einem Hüftwurf. Moment mal. Klößchen! Alles in Ordnung? Geht's dir gut? Komm, Junge. Ich helf dir hoch. Alles noch dran? Ich glaub ja. Oh, tut mir total leid. Ich hab echt gedacht, du wolltest mich angreifen. Entschuldige bitte. Ja, passt schon. Herr Remigius? Der bin ich. Und mit wem hab... Das war echt ein gekonnter Hüftwurf, muss ich sagen. Ich bin nämlich auch Judoka. Tim Carsten mein Name. Grüngott. Ah, ein Kollege. Sehr schön. Dann wirst du meine Reaktion da eben sicher verstehen. Wenn man so in sich selbst versunken ist. Ich kenne das, ist mir selber schon passiert. Kein Ding. Kein Ding? Mein rechter Arm ist jetzt einen halben Meter länger als mein linker. So doll hat er da dran gezogen. Klößchen ist gut. Ist doch wahr. Entschuldige nochmal. Bitte erzählt niemandem davon, sonst steht demnächst in der Zeitung, dass Remigius Kinder verprügelt. Und das fehlte mir gerade noch. Kann ich die Sache irgendwie wieder gut machen? Sie könnten uns ein paar Fragen beantworten. Ja, wir arbeiten nämlich an einem Schulprojekt zum Thema Stress. Oh, da kenne ich mich aus. Mittelaltermärkte. Seelischer Stress von Schaustellern und Veranstaltern. Darüber sollen wir mit Betroffenen sprechen, sagt unser Lehrer. Und da haben wir uns gedacht, dass Sie da vielleicht der Richtige sind. Ich spare mir jetzt mal die Frage, wie ihr mich gefunden habt. Wir... Also... Aua, mein Arm tut doch ganz schön weh. Ja, ja, schon gut, schon gut. Schießt los. So, dankeschön. Frage 1. So einen Mittelaltermarkt zu organisieren, bedeutet sicher Stress für Körper und Seele. Bedauern Sie, dass Sie jetzt eine Arbeitspause einlegen müssen? Ich will ehrlich zu euch sein. Die ersten Wochen nach dem Gerichtsprozess, davon habt ihr ja sicher gehört, waren die Hölle für mich. Davor habe ich jeden Tag 14 Stunden gearbeitet, musste ständig zu wichtigen Terminen und auf einmal war alles futsch. Es hat fast 2 Monate gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich diese Pause dringend brauchte. Das Einzige, was mir hier in diesem Sanatorium fehlt, ist mein Sohn Adam. Aber den sehe ich leider auch sonst viel zu selten. Er hat als einziger in der ganzen Zeit zu mir gehalten. Hat Ihr Sohn denn auch mit Mittelaltermärkten zu tun? Oh ja. Schon in der Schulzeit hat er sich als Gaukler ein bisschen Geld verdient. Mann, war der Junge talentiert. Und ist es heute noch. Die Leute waren begeistert von ihm. Aber nach der ganzen Schlammschlacht mit meinem früheren Geschäftspartner vor Gericht und in den Zeitungen war es mit Adams Gauklerei vorbei. Ich fürchte, ich habe sie ihm verdorben. Aber ich will euch nicht mit meinen Familiengeschichten langweilen. Das tun Sie nicht. Überhaupt nicht. Wie meinen Sie das? Sie haben Ihrem Sohn die Gauklerei verdorben. Er hat die Sache hingeschmissen und seitdem nie wieder einen Jonglierball in die Hand genommen. Was? Hat er zumindest gesagt. Und dabei war es das, was er am besten konnte. Was macht Adam denn jetzt? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Wir schreiben uns ab und an. Das ist alles. Was schreibt er denn so? Also, wenn das nicht zu privat ist. Ach, sowas wie, ich lass dich nicht hängen. Riesensauerei, was sie mit dir und uns gemacht haben. Dem werden wir es zeigen und so weiter. Wem will er was zeigen? Meinem ehemaligen Geschäftspartner. Adam würde ihm am liebsten eins auswischen. Das klingt so, als wüsste er gar nicht, dass Sie inzwischen ganz zufrieden mit Ihrer Situation sind. Das sind Sie doch, oder? Im Großen und Ganzen schon. Ich habe mittlerweile so einiges verstanden. Und Ihr Sohn nicht? Sagen wir es mal so. Adam ist ein sehr besonderer Junge und extrem treu. Wenn sein Stolz gekränkt ist, neigt er zu starken Gefühlsausbrüchen. Würde er, wenn sein Stolz gekränkt ist, auch etwas Unüberlegtes tun? Etwas, das für andere gefährlich ist? Ich hoffe nicht. Aber komisch, dass ihr das fragt. Erst vorhin hat er mir eine merkwürdige SMS geschrieben. Irgendwas von einem großen Wurf. Und dass dieser Wurf nach hinten losgehen könnte. Und dass ich mir die Abendnachrichten nicht entgehen lassen soll. Oh, Mist, nicht gut. Aber jetzt sind wir doch ziemlich vom Thema abgekommen. Habt ihr noch Fragen, die mit eurem Schulprojekt zu tun haben? Wissen Sie, dass auf dem Mittelaltermarkt heute ein Katapult vorgeführt wird? Ich habe davon gelesen, ja. Mit vielen Zuschauern und einem ziemlich schnellen, mächtigen Geschoss. Großer Wurf, Wurfmaschine, Katapult. Adam hat irgendetwas mit dem Katapult vor. Oh nein, oh, bitte nicht. Können Sie uns vielleicht ein aktuelles Foto von Ihrem Sohn zeigen? Ja, auf meinem Handy ist eins. Ich hab's da vorne ins Gras gelegt. Moment. Hier. Das Foto auf Remigius' Telefon zeigte einen jungen Mann, der wie eine jüngere, verbitterte Version seines Vaters aussah. Besonders auffällig war der Leberfleck neben dem linken Auge. Ist es der falsche Goldmund? Bingo! Was ist los? Um wie viel Uhr soll die Katapultvorführung stattfinden, Karl? Um 5. Und mein Vater wollte uns Plätze in der ersten Reihe freihalten. Oh, aber, es ist 4:30, Leute. Wenn wir sofort aufbrechen, könnten wir es noch rechtzeitig schaffen. Kann ich irgendwas tun? Ja, schreiben Sie Ihrem Sohn sofort, dass es Ihnen gut geht. Ja. Und dass Wockel keine Schuld trifft. Ja, und dass er bitte, bitte nichts Unüberlegtes tun soll. Okay. Ich möchte meinen Vater nämlich noch ein Weilchen behalten. Gut. Los, gut. Kommt. Mach ich. Schnell wie die Feuerwehr rasten TKKG zum Mittelaltermarktgelände. Unterwegs informierte Gabi ihren Vater über Adams möglichen Plan und Kommissar Glockner versprach, die Sicherheitskräfte des Marktes zu benachrichtigen. Wenn es nämlich nur einen Hinweis gab, dass ein Verbrechen passieren könnte, reichte das für einen Polizeieinsatz nicht aus. Bis tatsächlich etwas Kriminelles geschah, konnten sich der Kommissar und seine Kollegen nur in Bereitschaft begeben und abwarten. Hast du deinen Vater erreicht, Karl? Nein, sein Handy ist aus. Aber wenn er in der ersten Reihe steht, dann sehen wir ihn hoffentlich. Wann geht's los? In 10 Minuten. Oh, oh. Oh. Wir müssen jetzt durch die Eingangskontrolle, Leute. Mit den Fahrrädern? Ja. Die Sicherheitsleute werden uns was husten. Wir müssen es drauf ankommen lassen, sonst sind wir zu spät. Los, Leute, schaltet den Turbogang ein. Ja. Ich hab keinen. Achtung, aus dem Weg. Mann, pass doch auf. Fahrräder sind auf dem Gelände nicht erlaubt. Hey, ich bin hier. Extra, aus dem Weg. Ach, sorry, das ist ein Notfall. Vorsicht, bitte zur Seite. Achtung, Vorsicht, Mama. Oh. Sorry, Entschuldigung, aber hier geht's um Leben. Und tot! Wo müssen wir hin? Nach rechts! Da hinten sieht man schon den Wurfarm vom Katapult! Alles klar! Achtung! Pferdeäpfel voraus! Danke! Knappe Kiste! Gabi und Karl umkurften den dampfenden Haufen im letzten Moment, aber Klößchen fuhr mitten hinein. Sein Vorderrad geriet ins Schlingern. Er verlor die Kontrolle und landete kopfüber in einem Heuball. Komm nach, Leute! Okay. Tim, Gabi und Karl radelten weiter. Jetzt konnten sie schon die weißen Zeltstellwände sehen, die um das Katapult herumgebaut waren. Nur der Wurfarm ragte mehrere Meter weit in den Himmel. Hunderte Zuschauer standen in abgesperrten Bereichen und warteten gespannt auf den Beginn der Vorführung. In der ersten Reihe Professor Vierstein. Karl winkte seinem Vater kurz zu und sprang dann hinter Tim und Gabi vom Rad. Der Boden war hier ziemlich uneben und zu Fuß kamen sie schneller voran. Viele der Wartenden hielten den Auftritt der drei mit dem vorauslaufenden Oscar offenbar für einen Teil der Show und erwarteten, dass das Katapult nun enthüllt werden würde. Das ist mein Turm! Ein Mann vom Sicherheitsdienst stellte sich den Dreien in den Weg. Hey, ihr Rotznasen! Stehen bleiben! Niemand darf ans Katapult! Aber Oskar fegte mühelos an ihm vorbei und hüpfte an den Zeltwänden empor. Er hat jemanden entdeckt! Ist da jemand beim Katapult? Der neue Kollege! Einen neuen Kollegen lassen Sie da alleine rein? Ich wette, der Kerl hat einen Leberfleck am linken Auge. Ja, aber... Wir müssen ihn aufhalten. Ja. Hey, das geht nicht. Los, Freunde. Komm, Oskar. Hinter den Zeltwänden machte sich ein junger Mann mit einem Schraubenschlüssel am Katapult zu schaffen. Er trug die Kleidung der Sicherheitsleute. Nun komm schon, blödes Ding. Was willst du? Hau ab und lass mich in Ruhe. Das wird er ganz bestimmt nicht tun. Adam. Behalt ihn schön im Auge, Oskar. Wer seid ihr? Wir sind Bekannte Ihres Vaters. Hä? Und wir wissen, was Sie vorhaben. Geben Sie auf, Adam. Und machen Sie Ihrem Vater nicht noch mehr Ärger. Sie haben ja keine Ahnung, was Sie mit Ihrer Aktion da draußen anrichten können. Doch. Die hab ich. Ja. Adam schleuderte den Schraubenschlüssel auf Tim, doch der wich aus. Alles in Ordnung? Ja. Los, hinterher! Adam kletterte den 3 Meter hohen Gitterzaun hinauf, der das Gelände umschloss. Er wollte in das dahinterliegende Waldstück fliehen. Als Tim, Karl und Gabi aus dem Zelt hinter ihm hergerannt kamen, stand für die meisten in der Zuschauermenge fest, das alles musste Teil der Show sein. Halt! Kommen Sie da runter! Ah, schnapp ihn hier! Oskar, fass! Verdammter Köter, hau ab! Oskar verbiss sich in Adams rechtem Hosenbein und hinderte ihn damit am Weiterklettern. Als plötzlich ein Fahrrad herangeeiert kam. Platz da! Vorsicht! Aus dem Weg! Klößchen! Meine Bremse funktioniert nicht mehr! Der Gitterzaun schwankte. Und Adam mit Oskar am Hosenbein klammerte sich daran fest. Klößchen holte das mittelalterliche Seil aus seiner Umhängetasche und schlang es um Adams linken Fuß. Hey, was soll das, Dicker? Lass das sein, aber sofort! Los, helf mir mal! Klößchen machte eine Schlaufe und zog an dem einen Seilende. Tim und Karl am anderen, während Gabi sich um Oskar kümmerte. Oskar, raus! Ich fang dich auf! Ja, braver Hund. Gut gemacht. Fein. Jetzt saß Adam in der Falle. Sein Bein hing in der Seilschlinge fest. Lasst mich los, ihr Lappen. Sonst werdet ihr mich kennenlernen. Auf 3 ziehen wir ihn runter. Aha. Ist gut. 1, 2, 3. Verdammter! Ja! Das ist mein Sohn. Mein Sohn. Sag mal, geht's noch? Seid ihr völlig verrückt geworden? Wir nicht, aber ihr falscher Kollege hier. Wieso falscher Kollege? Der kleine Herr wollte das Katapult sabotieren. Was wollte er? Sagen wir mal, er wollte so am Katapult rumschrauben, dass es nicht so funktioniert, wie es soll, sondern eher nach hinten losgeht. Zumindest für die Zuschauer. Das ist nicht euer Ernst. Doch. Stimmt das, Mann? Zum Teufel mit euch allen. Und zuallererst mit Wockel. Der soll zur Hölle fahren mit seinem blöden Mittelaltermarkt. Das glaube ich kaum, dass Wockel dahin fährt. Der ist nämlich schon bald wieder frei. Und Sie wandern ins Kittchen. Genau. Ihr könnt mir nichts beweisen. Ich war ganz zufällig beim Katapult. Wollt mir es nur mal ansehen. Ja, genau. Falschgeld von der Sache gestern habt ihr auch nicht bei mir gefunden. Und hey, wer glaubt schon 4 Gören, hä? Keiner! Doch, ich glaube Ihnen. Und das, was Sie da gerade gesagt haben, werde ich genauso der Polizei erzählen. Von mir aus? Von Falschgeld und der Sache gestern hat übrigens gar keiner geredet. Was? Wieso? Da haben Sie sich schön verplappert. Ja. Außerdem sind überall auf dem Katapult Ihre Fingerabdrücke. Und die Handynachrichten an Ihren Vater waren ja wohl auch eindeutig. Ja. Die kann man zurückverfolgen. Und die Uniform vom Sicherheitspersonal gehört Ihnen auch nicht. Und überhaupt. So, das reicht. Sonst hat die Polizei überhaupt nichts mehr aufzuklären, wenn ihr das schon alles gemacht habt. Mein Papi ist nämlich Kriminalkommissar und der wird Sie ganz schön in die Mangel nehmen. Warten Sie es nur ab. Oh, ist ja gut, Gabi. Komm mal wieder runter. Ganz ruhig, ja? Ich will sofort einen Anwalt sprechen. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Anwalt. Wir warten jetzt erstmal auf die Polizei. Und jetzt Klappe halten, verstanden? Karl, Kinder, ihr wart toll. Aber warum habt ihr mir nichts davon erzählt, dass ihr bei der Show mitmacht? Das haben wir nicht, Papa. Nicht? Ja, aber was... Wir haben heute zufällig mitbekommen, dass jemand plant, das Katapult zu sabotieren. Sabotage? Ja. Aber wie? Das ist eine lange Geschichte, Herr Vierstein. Eine sehr lange. Aber... Es dämmerte bereits, als TKKG ihre Fahrräder über die sich langsam leerende Festwiesen schoben. Oh, seid ihr auch so fertig? Ja, total. War ja auch ein super aufregender Tag. Die Besucher waren informiert worden, dass es technische Probleme am Katapult gab. Stattdessen hätte man sich spontan für die moderne Einlage vier Kinder und ein Hund fangen entlaufenen Strauchdieb. Ich hab doch gesagt, dass ich mit meinem Seil mal einen Ganoven fange. Du bist einfach der beste, Klößchen. Ja. Aber bereits morgen, am Sonntag, würde das Katapult repariert sein und die Vorführung sollte stattfinden. Als Höhepunkt der großen Abschlussparade. Wir hätten mit deinem Vater im Auto fahren sollen, Karl. Oh ja, da hätten wir die Fahrräder nicht reinbekommen. Stimmt auch wieder. Adam war von Kommissar Glockner und seinen Polizeikollegen mit aufs Revier genommen worden. Welche Strafe ihm für seinen Falschgeldbetrug und die versuchte Sabotage am Katapult drohte, war ungewiss. Wo eilet ihr hin, hochgeschätztes Jungvolk? Wackel! Okay. Was machst du denn hier? Wir dachten, aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Und mittlerweile ist der wahre Ganoven ja auch gefasst. Schön, dich zu sehen. Ja. Weiß Papi schon davon? Er hat mich sogar mit hierher genommen. Ist aber schon wieder unterwegs. Oh, natürlich. Wie immer. Freunde, ich bin euch zu unendlichem Dank verpflichtet. Wärt ihr nicht gewesen, wäre vielleicht ein Unglück passiert. Und mit dem Mittelaltermarkt wäre es aus gewesen. Und nicht nur mit dem. Immer wieder gerne, Bocke. Aber nur, wenn es beim nächsten Mal Schokoladenproviant gibt. Ich bin schon völlig unterzuckert. Oh. Glöschen. Mich würde nicht wundern, wenn ihr mit der Sache hier auch was zu tun habt. Wockel zog sein Handy aus der Hosentasche und spielte eine Sprachnachricht ab. Wockel, mein Lieber, hier spricht Remigius. Die Sache mit meinem Sohn Adam tut mir total leid. So wie vieles andere, was in den letzten Monaten passiert ist. Du warst immer die gute Seele unseres Mittelaltermarktes. Das ist mir inzwischen klar geworden. Hoffentlich habe ich dich nicht als Freund verloren. Und wer weiß, vielleicht führen uns die beruflichen Wege irgendwann wieder zusammen. Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Ach ja, und falls du diese vier Schüler triffst, die mich heute besucht haben, sie haben Adam vor einer großen Dummheit bewahrt. Ich habe gerade einen alten Bekannten vom Sicherheitsdienst angerufen. Der hat mir alles erzählt. Sag den Vieren, dass sie Helden für mich sind. Und ihr Hund auch. Bis bald. Dein Remigius. Die hat er mir vor ein paar Minuten geschickt. Klingt, als meint er es ehrlich. Gespielt war das nicht. Ich wünsche euch, dass ihr wieder Freunde sein könnt. Das wünsche ich mir auch. Aber schleich dich nie von hinten an ihn an. Der Mann hat den schwarzen Gürtel im Judo. Mein Arm tut jetzt noch weh. Oh. Beim nächsten Mal werde ich ihn mit meinem Anti-Ganoven-Seil außer Gefecht setzen. Oder ihm meine Jonglierbälle an den Kopf werfen. Genau. Ja, Meister Willibald, auf ein Wort. Mir drang zu Ohren, dass ihr der Kunst des Jonglierens zugetan seid. Da hörtet ihr recht, Meister Wockel. So lasst mich euch denn eine Botschaft von unserem Gaukler Goldmund überbringen, dem Echten wohlgemerkt. Er lässt euch ausrichten, dass ihr, alle vier, zu einem exklusiven Jonglierkursus bei ihm geladen seid. Den Ort und die Zeit bestimmt ihr,